Einheit 14. Übung 1b. Hallo, Jakob. Hallo, Alina. Das ist aber ein Zufall. Du kaufst auch hier ein? Ja, die Lebensmittel sind hier so günstig. Machst du noch deine Umschulung? Nein, ich habe sie vor 6 oder 7 Monaten abgeschlossen. Danach habe ich einen Zeitvertrag bei Braun Objektmanagement als Haustechniker gefunden. Das ist ja toll. Ja, der Zeitvertrag endet am Ende des Monats. Aber gestern habe ich von der Personalabteilung einen unbefristeten Vertrag bekommen. Ach prima, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich muss den Vertrag noch einmal in Ruhe durchlesen. Er ist mehrere Seiten lang. Als ich meinen ersten Arbeitsvertrag bekommen habe, habe ich vor allem geschaut, wie lange meine Probezeit ist, wie viel Geld ich im Monat bekomme und wie viele Stunden ich in der Woche arbeiten muss. Das alles habe ich auch gleich überprüft. Und natürlich auch die Anzahl der Urlaubstage. Deine Aufgaben werden in deinem Arbeitsvertrag bestimmt auch genau beschrieben. Richtig. Ich muss ja die Anlagen in verschiedenen Gebäuden warten und Störungen beheben. Darüber steht ganz viel im Vertrag.